Band 3, Kapitel 1 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Julian der Abtrünnige von Felix Zahn. Band 3, Der Imperator. Kapitel 1. An Lysias, den geliebten Lehrer seiner Jugend, Flavius Claudius Julianus, Imperator Augustus. In meinem letzten Schreiben, o mein Teurer, habe ich dir die wunderbaren Geschicke berichtet, die, sichtbarlich von den Göttern gewirkt, deinen dankbaren Schüler aus dem Abgrund dunkelster Gefahr auf die Sonnenhöhe der Herrschaft erhoben. Seit jenen beiden Anfällen, deren Zeuge du im Kloster und in Rom warst, ergreifen mich bei hoher Erregung leicht solche Betäubungen oder Krämpfe. Als ich aus jener tiefen Ohnmacht erwachte, als ich an dem lebensgefährlichen Purpurmantel, den die Treuen über meine fiebernden Glieder gespreitet, erkannte, dass ich diese Dinge nicht geträumt, wirklich erlebt hatte, da sprang ich auf, warf Fieberanfall und jede Anwandlung von Schwäche von mir und sprach zu Helios empor. Ich musste beginnen, nun will ich's vollenden. Ich schlug den Purpur um die Schultern und schloss, ich musste ihn annehmen. Nun will ich ihn verteidigen und verdienen. Mein Rechtsbruch ist ein gemeiner Frevel, scheitere ich. Eine weltgeschichtliche Großtat führe ich ihn sieghaft durch. Aber doch auch andere Stimmungen, Anwandlungen von Gewissensvorwürfen, von Zweifel, von Reue blieben nicht aus. Die nächsten 2-3 Tage hielt ich mich, unsichtbar für die Krieger, in dem Inneren des Palastes. Meine Zeit nahmen stark in Anspruch Opfer und Befragungen der Götter, die heimlich geschehen mussten, die Priester und die Gemeinden der Galiläer nicht auf die Seite des Konstantius zu treiben. Dann aber waren auch Schreiben zu entwerfen an Konstantius, nach Marseille, an dich, an andere Freunde und Vertraute. Und endlich empfand ich doch zuweilen noch eine gewisse zarte Scheu, wie soll ich sagen, des Gewissens oder des Anstands, mich in den Abzeichen der Herrscherschaft öffentlich zu zeigen. Denn zuweilen fühlte ich meine Handlung als ein leises Unrecht, weil vielleicht doch nicht so ganz nur um der Sache willen begangen, wie ich mir selbst vorgetäuscht hatte. Sollte nicht doch auch ein wenig Eitelkeit, Selbstsucht meinen Entschluss mitbestimmt haben? Verscheuchte ich mit Gewalt diese Selbstauflagen, umsonst, sie kehrten immer wieder. Und so war es mir unmöglich, die Ehrenzeichen der angemaßten Würde jetzt schon vor meinen mitschuldigen Erhebern anzulegen. Die Bürden der ergriffenen Macht wollte ich gern tragen, nicht aber mit ihren Würden mich prahlend schmücken. Allein diese Unsichtbarkeit ihres Imperators fiel allmählig den Kriegern auf. Zuerst Verstimmung, Unzufriedenheit, Murren, zuletzt Argwohn. Befürchtungen für mein Leben bemächtigten sich der unbeschäftigten Massen in dem lärmenden Lager, und als ein erfindungseifriger Gallier, vom Wein erhitzt, in der Zeltschenke seiner leichtblütigen Stammesgenossen, der Kelte Petulantes, schrie, »Ei was, ihr Dummköpfe, die ihr seid! Warum haben wir ihn seit 3 Tagen nicht gesehen, unseren Imperator? Armer Junge, ermordet von den Speeren des Konstantius, liegt er im Palast. Da war kein Halten mehr.« Vergebens suchten Römer und Germanen die aufflackernde Hitze der Gallier zu dämpfen. Mit wüstem Geschrei von Mord und Verrat lärmten sie abermals, die Waffen schwingend, unter dem Ruf »Zum Palast! Zum Palast!« aus dem Lager in die Stadt, erzwangen sich, nicht ohne Blutvergießen, den Weg zu mir und beruhigten sich erst, als ich in dem Vorgarten ihnen lebendig und sie auch recht lebendig scheltend entgegentrat. So schwer ich in jenen Augenblicken furchtbarster Entscheidung die Freunde, Serapion und Jovian, vermisst hatte, nun war mir's lieb, dass sie damals fehlten. Nur die Notwendigkeit meiner innersten Eigenart konnte mich leiten, nicht fremder Rat. Sobald das Gerücht des Ungeheuren sie erreicht hatte, und rasch fliegt Fama in dem Lande der redebedürftigen Kelten, eilten beide zu mir. Zuerst traf Jovianus ein aus Marseille. Er legte sein immer ernsthaftes Gesicht in noch ernstere Falten als gewöhnlich. Er scheint mir überhaupt verändert nach monatelangem Verweilen bei Mutter und Schwester, und sprach, »Freuen kann ich mich nicht. Der Cäsar Julian stand mir höher. Du hast aber wohl nicht anders handeln können. Ich diene dem Reich der Römer, in dem ich dir diene. Und die Mutter, die Schwester, was sagten sie? Die Mutter weinte viel. Das soll sie ja nicht. Er zuckte die Achseln. Sie musste, du musstest den Eid brechen. Sie musste und muß weinen. Und die Schwester, warum hast du nicht beide mitgebracht? Er schien die zweite Frage zu überhören. Juliana betet viel, für dich. Zu wem betet sie? Doch nicht wieder zu dem Galiläer. Ich hatte sie, so hoffte ich, für Helios gewonnen. Sie opfert heimlich dem Helios und betet zu dem Gott der Christen öffentlich in der Basilika. Bald befreie ich sie von diesem Zwang, drohte ich. Zwang? Ich fand sie am Abend, allein im Gebet, das Kreuz in der Hand. Meine Juliana, wart, ich muß nur erst einiges Dringendere tun, dann reiß ich diese Seele zu mir empor. Am Tage darauf trat Serapion ein. Mit dem schärfsten Blick seiner grauen Augen sah er mich an, als er sprach, »Deine Tat ist gut für das Reich, schlimm für dich.« »Warum?« »Du brachst die Treue.« »Das Wort des sterbenden Währung«, fuhr ich ihn an, »ist denn die Treue das Höchste?« »Ja.« »Und euer Arminius? War das Germanentreue?« »Nein, Römertreue war das, Imperator. Nachdem ihr uns, wie alle Völker, die ihr erreichen konntet, überwältigt und überlistet, kam in meinem großen Ahn, ich sagte es schon, ein größerer Überlister über euch. Vergeltung hat Arminius geübt. Der Geist, den, wie sie glauben, Wodan den Germanen gab, während doch sie ihren Geist diesem Gebilde gegeben haben. Aus Notwehr für sein Volk brach er Recht und Treue. Das ist groß. Nun merk auf mich, du junger Imperator. Hast du Constantius die Treue gebrochen, nur um des Reiches willen? Nicht um mein Leben zu retten. Die Gefahr war vorüber. Ich weiß, aber hat nicht doch die stärkste Macht in dir? Jedoch lassen wir das jetzt. Vielleicht führt eine andere Stunde uns darauf zurück. Ich halte mein Wort dir gegenüber noch über unseren Vertrag hinaus. Nur dem Cäsar hatte ich's gegeben. Ich diene auch dem Imperator Julian. Nur nicht gegen mein Volk. Dem Reich der Römer hältst du Frieden? Also suchte ich ihn zu verstricken. Unwillig schüttelte er das Haupt. Julian auch als Imperator werde ich nicht bekämpfen. So unser Treuvertrag. Dem Reich der Römer schuld ich nichts. Spiele nicht weiter mit der Treue, Imperator. Dieser Jovian da ist Zeuge und Bürger unseres Vertrages. Die ersten Früchte meiner neuen Herrschaft sind nicht süß. Die Mutter weint. Warum weint sie? Ist sie doch in Sicherheit? Nie hätte ich sie der Rache des Constantius ausgesetzt. Nun aber erkenne ich den Hauch meiner Götter auch in dem Sturme, der die meinen aus seiner Gewalt in meinen Schutz geführt hat. Die Schwester betet zu verhaßtem Gotte. Die Freunde haben mehr verhaltenen Vorwurf als Lob für mich. O Helena, wie fehlst du jetzt? Ich floh an ihren Sarg am ersten Tage meiner Herrschaft und weinte, weinte bitterlich. Du aber, Olysias, des bin ich sicher, du hast auf die Kunde hin den Göttern frohlockend den Hausaltar begrenzt. Die Hoffnungen, ach nein, nur die Träume, die kühnsten, die ich in Marcellum, in Athen hegte und liebte, ich mache sie glorreich wahr. Warte nur noch kurze Zeit, bis ich die dringendste Kriegsarbeit getan, bis ich aus diesen um mich her brandenden Wogen ans Land geschwommen. Dann rufe ich dich zu mir, mein Lysias, dann sollst du es sein. Keinem als dir gebührt dieser höchste Ehrenlohn, mit dessen Rat ich die Götter herstelle und die Galiläer zwar wahrlich nicht unterdrücken, nicht verfolgen will, der oberste Gott zieht in mein Herz, aber bändigen. Sie sollen unter meinem Zepter Übles nicht leiden, aber auch beim Helios nicht mehr tun. Allein vorher noch, ehe ich den Galiläer angreife, muss ich mich des Constantius erwehren. Der Kampf zwischen uns beiden wird zugleich ein Götterurteil sein. Constantius oder Julian, Golgotha oder der Olymp. Wer ist stärker? In Constantius fordere ich den Galiläer zum Kampfe heraus. Jedoch noch darf ich nicht offen hervortreten. Die elende Heuchelei, die der Glaubenszwang auferlegt, noch muss ich sie fortführen. Ich kann in meiner Schwäche, 17.000 Helme gegen die ganze römische Welt, nicht auch noch die Bischöfe gegen mich unter die Waffen bringen. O Lysias, es tut weh. Wohin schwand die kristallhelle Unschuld, die ungebrochene Wahrhaftigkeit meiner Jugend? Verstellung, Lüge, Heuchelei. Seit du in jenem Klostergarten mich vom Baume der Erkenntnis kosten ließest, sie endete nicht mehr. Und jetzt Treubruch, wie diese derben Germanen schelten. Das Schicksal reißt mich fort von Schuld zu Schuld. Das Fatum oder meine Eigenart oder die Götter. Und doch ist's unschuldige Schuld. Ich musste, ich muß, fürs Reich. Denn wehe dem Tag und Fluch der Stunde, da ich mir sagen müsste, dass ich's nicht bloß ums Reich, für Rom getan und die Götter. Nein, nein, das wäre die innerste Vernichtung. Und um der Welt, um mir vor allem zu beweisen, denn manchmal erbebt mir das Herz in quälendem Zweifel, dass ich nur aus Pflicht gegen den Staat gehandelt, habe ich nun meine nächsten Entschlüsse gefasst. Nachdem die Entscheidung gefallen war über die Zukunft des Reiches und über mein Haupt, rief ich meine Feldherren zusammen zu einem Kriegsrat. Da empfahlen sie alle, einstimmig, ich solle hier alles liegen lassen, wie es liegt, so rasch als möglich Constantius angreifen und unschädlich machen. Er sei nicht gerüstet, fast ohne Truppen stehe er in Italien. Ich solle ihm nicht Zeit lassen, nach dem östlichsten Morgenland zu entfliehen, wo die ganze Stärke seiner Heere versammelt stehe, die er dann, statt gegen die Perser, gegen mich mit erdrückender Übermacht heranführen werde. Ich ließ sie ausreden, alle. Dann erwiderte ich, ohne Zweifel ist das der beste Rat für Julian, aber nicht für das Reich. Die Wohlfahrt des Reiches erheischt, dass ich vorerst hier alles nach Kräften ordne, bevor ich Gallien auf unabsehbare Zeit verlasse. Die Weltgeschichte soll nicht sagen, Julian hat den kaum wiedergewonnenen Rhein den Barbaren preisgegeben, um sein Haupt zu retten, seinen persönlichen Feind leichter zu besiegen. Erst das Imperium, dann der Imperator. Auch gebe ich die Hoffnung noch nicht völlig auf, ob zwar sie schwach ist, durch äußerstes Entgegenkommen, durch demütige Nachgiebigkeit, Constantius so weit zu versöhnen oder doch einzuschüchtern durch meine Heeresstärke, dass der Bürgerkrieg vermieden wird, dass er den Schwager, den Vetter, der das Blut der Flavier, der Konstantier, mit ihm teilt, als Imperator wenigstens in dem Gebiet Gallien anerkennt, dass ich bisher, nachdem ich es den Barbaren entrissen, als Cäsar beherrscht habe. Ähnlich wie er früher mit seinen Brüdern das Gesamtreich nach Provinzen gegliedert geteilt hatte. Freilich, Jovian schüttelt dazu bedenklich den Kopf, den nüchternen, hellen, und nennt jene Hoffnung eine Torheit des Gemüts. »Wo ist dein Bruder Gallus?« fragt er. »Seine Schuld war nicht größer als die deine. Ich bin überzeugt, Constantius hat dir auf die erste Nachricht sofort das gleiche Schicksal zugeschworen. Jeden Tag, den du zögerst, benützt er, seine Heere, seine Rüstungen zu verstärken. Und sollte er auch, den Waffenkampf zu meiden, zum Schein auf deine Vorschläge eingehen, wage dich nie in seine Nähe, anders als in Mitte eines überlegenen Heeres. Er mag wohl recht haben, der Treue. Ende von Band 3, Kapitel 1.